Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Ein US-Berufungsgericht hat die meisten der von Präsident Trump verhängten Zölle für illegal erklärt. Das Gesetz räume dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren, heißt es in der Urteilsbegründung, aber keine dieser Maßnahmen schließe ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben, Steuern oder Ähnliches zu erheben. Das Gericht ließ die Zölle bis zum 14. Oktober bestehen, um eine Berufung vor dem obersten Gerichtshof zu ermöglichen. Trump erklärte in einer ersten Stellungnahme, er halte an den Zöllen fest. Seine Maßnahmen hatten zu erheblichen Belastungen der Welt, des Welthandels geführt. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute in Kopenhagen über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg beraten. Dabei steht unter anderem die Frage im Raum, mit welchen zusätzlichen Sanktionen der Druck auf Russland erhöht werden könnte. Zudem gibt es die Forderung nach einer Initiative zur Beschlagnahme von in der EU eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Neue Dynamik in die Gespräche könnten dabei auch die jüngsten schweren Luftangriffe Russlands auf Kiew bringen. Dabei wurde auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt. Weiteres Thema auf der Agenda der Außenminister sind mögliche EU-Sanktionen gegen Israel wegen der humanitären Lage im Gazastreifen. Bislang gibt es dafür nicht die erforderliche Mehrheit. Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UNO-Vollversammlung in New York Visa für Mitglieder von zwei Palästinenserorganisationen. Zudem werden keine neuen Visa erteilt, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums hervorgeht. Betroffen sind Mitglieder der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und der palästinensischen Autonomiebehörde. Berichten zufolge erhält auch Palästinenser Präsident Abbas keine Erlaubnis zur Einreise. Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist die offizielle Vertretung der palästinensischen Autonomiebehörde bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UNO-Mitglied. Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, hatten zuletzt angekündigt, bei der Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Die verurteilte Rechtsextremistin Mala Svenja Liebig hat ihre Haftstrafe im Frauengefängnis Chemnitz nicht angetreten. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Liebig sei bis gestern Abend 18 Uhr zum Haftantritt geladen gewesen, habe sich aber nicht gestellt. Nach ihr werde nun gefahndet. Sie war im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Damals trug sie noch einen männlichen Vornamen. Später änderte sie ihre Geschlechtsidentität und verlangte, die Haftstrafe in einem Frauengefängnis anzutreten. Der Fall hat in der Politik zu Diskussionen über das Selbstbestimmungsgesetz geführt. Die nordrhein-westfälische CDU kommt heute in Bonn zu einem Parteitag zusammen. Zwei Wochen vor den Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland will sich Ministerpräsident Wüst als Landesvorsitzender bestätigen lassen. Seine Wahl gilt als sicher. Als Gast wird Bundeskanzler und CDU-Chef Merz zu den Delegierten sprechen. Die Christdemokraten waren 2020 klar vor der SPD Gewinner der Kommunalwahlen. Beobachter rechnen damit, dass diesmal die AfD deutliche Zugewinne erzielen könnte. Mehrere Monate nach seinem Rückzug aus Panama kehrt der Bananenkonzern Chiquita in das mittelamerikanische Land zurück. Das teilten Staatspräsident Mulino und Unternehmenschef Lopez nach einem Treffen in Brasilien mit. Nach offiziellen Angaben soll zunächst etwa die Hälfte der ursprünglichen Belegschaft wieder eingestellt werden. Im April hatte Chiquita den Betrieb in Panama wegen eines Streiks mehrerer Gewerkschaften eingestellt. Alle 6.500 Mitarbeiter wurden entlassen und die Verwaltung ins Nachbarland Costa Rica verlagert. Bananen gehören zu den wichtigsten Exportprodukten Panamas. Bei den US Open in New York hat der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff das Achtelfinale erreicht. Struff schlug überraschend den US-Amerikaner Francis Tiafoe 6:4, 6:3 und 7:6. Der Sauerländer war erst über die Qualifikation in das Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers eingezogen.

in Tansania. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 3 Uhr, die Nachrichten. Der russische Präsident Putin hat kurz vor einem Besuch in China die westlichen Handelssanktionen kritisiert und den Schulterschluss mit der Führung in Peking gesucht.